Deutschlandfunk. Das Feature. Was für ein eigentümlicher Ort. Vor mir steht eine alte Villa, klassizistisch. So sagt man doch zu einer solchen italienisch anmutenden Fassade. Ich denke, sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Über der Tür steht groß Salve Hospes. Ich möchte hier eine Ausstellung besuchen. Every Word You Say. Ein Gang durch das Spracharchiv des Dr. Zwirner. Von Clemens von Wedemeyer. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich kann Sie nicht sehen. Wo sind Sie? Nur in Ihrem Ohr. Es ist, als ob die römische Skulptur dort in der Rotunde zu mir spricht. Wo beginnt denn hier die Ausstellung? Hier. Ich habe Sie erwartet. Ich bin Ihr Audioguide. Wenn Sie mit mir sprechen wollen oder eine Information benötigen, rufen Sie einfach Hey Guide. Ich bin im ganzen Haus zu hören. Hey Guide? Lieber Besucher, herzlich willkommen im Kunstverein Braunschweig. Ich führe Sie durch ein Archiv der Sprache. Können die Skulpturen sprechen? Die Figuren, die Sie hier in der Rotunde sehen, sind die Hausgötter. Pax, Minerva, Concordia und Flora. Solche Statuen wurden im 19. Jahrhundert in vielen bürgerlichen Villen aufgestellt. Sie sollten Glück bringen. Natürlich können sie nicht selber sprechen. Vor den Gesichtern wurden für diese Ausstellung runde Lautsprecher angebracht. Verstehe. Und Sie? Ich bin Ihr Audioguide. Ich bin in jedem Raum verfügbar. Reagieren Sie denn auf das, was ich inhaltlich sage? Ja. Ich besitze künstliche Intelligenz. Ich kann mich mit Ihnen unterhalten. Darf ich wissen, was Sie beruflich tun, was Ihre Interessen sind? Dann werde ich bei unserem Rundgang darauf eingehen. Ich bin Schauspieler. In der Freizeit fotografiere ich. Vielen Dank. Interessen gespeichert. Zunächst eine kleine Einführung. Sie stehen im Eingangsbereich der Villa Salve Hospes in Braunschweig. Salve Hospes. Sei gegrüßt, Gast. Der Bauherr hatte sie ursprünglich für seine Familie geplant. Später erwarb die Stadt Braunschweig das Haus. Ab 1939 war hier das Deutsche Spracharchiv untergebracht. Es hat sich die Untersuchung der Stimme zur Aufgabe gemacht. Heute befindet sich in diesem Gebäude der Kunstverein Braunschweig. Das heißt, gehe ich jetzt durch ein Archiv oder durch eine Ausstellung? Der Künstler Clemens von Wedemeyer hat Tonmaterial aus dem ehemaligen Spracharchiv benutzt, um daraus an seinem historischen Ort eine Ausstellung zu installieren. Parallel dazu entstand aus dem Material im Deutschlandfunk ein Feature, das zugleich als Katalog zur Ausstellung funktioniert. Verstehe. Dann gehe ich jetzt sozusagen durch einen akustischen Ausstellungskatalog. Zur Einführung hören Sie Auszüge aus einem Brief des Gründers und Leiters des Deutschen Spracharchivs, Dr. Eberhard Zwirner. Gleichzeitig können Sie sich nach links in den ersten Raum begeben. Zehn. Nein. Acht. Deutsches Spracharchiv, Berlin Buch, den 17. Mai 1939. Das Deutsche Spracharchiv ist 1935 mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Deutschen Akademie, der Deutschen Akademikerhilfe und der Fritz-Behrens-Stiftung Hannover begründet worden. Es ist hervorgegangen aus der 1928 begründeten Forschungsabteilung für Sprachkranke am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung. Diese Abteilung hatte die Aufgabe, Schallplatten und Tonfilme von Gesprächen mit Geisteskranken und Sprachgeschädigten aufzunehmen, nach streng wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen und die Forschungsergebnisse auf die Ergebnisse der Hirnforschung zu beziehen. Zwirner. Diesen Namen kenne ich doch. Woher kenne ich den? Die Nachfahren sind bedeutende Galeristen. Oh ja, ich war mal in New York in einer Galerie. David Zwirner. Sind Sie das erste Mal hier im Kunstverein? Nein, ich war vor Jahren bei einer Ausstellung von Jan Mantzuschka. Aber heute gibt es hier fast nichts zu sehen. Hören Sie, was die Zeitung Der Freitag zur Einrichtung der Ausstellung geschrieben hat. Indem Clemens von Wedemeyer hier kaum etwas zeigt, rückt auch das Gebäude selbst in den Mittelpunkt. Helle Zimmer mit Blick auf den Park, schmale Korridore und verschlossene Türen. Den ansonsten leeren Räumen hat Clemens von Wedemeyer Stimmen und Geräusche beigefügt. Beim Gang durch die beiden Etagen hört man immer wieder das Klopfen an Türen, Klirren von Schlüsselbünden und Schritte auf Holzstielen. Fast fühlt man sich selbst, als gehörte man zur Anstalt. Das grelle Licht, diese großen Räume, vor der Wand eine kreisrunde schwarze Platte, die von der Decke hängt. Sie bewegt sich nur ganz leicht. Durch den Ton vermutlich. Ist es ein Lautsprecher? Ja. Und sehen Sie den Plattenspieler daneben? Dort hinten, vor dem einzigen Fenster? Spielen Sie den Anfang der Platte ab. Sprechen Sie noch genauso wie früher? Ja, ja. Geht auch das Singen noch so gut wie früher? Ja, das kann ich vielleicht. Singen Sie doch mal ein Lied. Singen Sie doch mal, ich hatte einen Kameraden. Ich habe einen Kameraden. Laut! Ja. Ich habe eine Kamera. Singen Sie mal die Tonleiter. La la la la la la la la la la la. Ja, gut. Würden Sie sie mal vorsingen? Singen Sie mal nach. La la la la la la la la. La la la la la la la. War das richtig? Können Sie die Stimmen verstehen? Ein wenig. Eine Frau singt ein Lied aus dem Ersten Weltkrieg. Ich hatte einen Kameraden. Allerdings kann sie gar nicht singen. Diese Frau hat nach einem Schlaganfall verlernt, Melodien zu erfassen. Man nennt das eine Amusie, infolge einer Schädigung des Gehirns. Kennen Sie nicht irgendein Lied, das Sie gut singen können? Kennen Sie nicht irgendein Lied? Nein. Singen Sie mal Deutschland, Deutschland über alles. Deutschland, Deutschland über alles. Singen Sie das mal. Ja, nein. Singen Sie mal nach. Deutschland, Deutschland über alles. Deutschland, Deutschland über alles. Deutschland. War das richtig? Nein. Singen Sie doch einmal Händchen klein. Händchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Händchen klein. Nach Entwicklung der dazu erforderlichen Technik mit Unterstützung der Firmen Siemens und Telefunken mussten die Methoden entwickelt werden, die eine objektive Beschreibung der Sprechvorgänge anhand von Schallplatten, Tonfilmen, Röntgenaufnahmen und Röntgentonfilmen erlaubten. Insbesondere war notwendig, die verschiedenen Faktoren, die beim Sprechen zusammenwirken, einzeln messbar zu machen. Und zwar handelt es sich dabei einerseits um Faktoren, die wir als Kinder lernen müssen und die von Generation zu Generation innerhalb der einzelnen Sprachgemeinschaften und Mundarten überliefert werden, und andererseits handelt es sich dabei um Faktoren, die erbbedingt und rassische Merkmale sind. Rassische Merkmale erbbedingt. Diese Art zu sprechen, er klingt wie ein Nazi. Das ist ein Brief aus dem Jahr 1939. Dr. Zwirner schreibt einen Antrag an die Nationalsozialisten, um Geld für seine wissenschaftliche Arbeit zu erhalten. Ja, ich weiß schon. Damals war der Rassismus staatlich gefordert. Aber war er in der Partei? Dr. Zwirner war zunächst in den Stahlhelm eingetreten, wurde aber bereits 1936 aus der Nachfolgeorganisation SA ausgeschlossen, wegen Querulantentums, wie es hieß. Er wurde von Kollegen beschuldigt, unter anderem eine Hakenkreuzfahne heruntergeholt zu haben und Pazifist zu sein. Außerdem hieß es über Zwirner, er sei ein politisches Chamäleon und ein gefährlicher Konjunkturritter. Das Institut für Hirnforschung in Berlin, in dem er arbeitete, wurde 1938 aufgelöst. Ab 1939 stellte ihm die Stadt Braunschweig dann diese Villa zur Verfügung. Wolfsburg ist nicht weit entfernt. Dort wurde damals der sogenannte Kraft-durch-Freude-Wagen gebaut. Zwirner wollte untersuchen, wie sich die verschiedenen deutschen Dialekte der Arbeiter vermischten. Es gibt nur wenige Abhandlungen über Zwirner. Der Germanist und Linguist Gerd Simon macht auf einen interessanten Widerspruch aufmerksam. Auf der einen Seite gehörte Zwirner zu denjenigen Wissenschaftlern, die, Zitat, ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen freizuhalten versuchten von Ideologemen, insbesondere rassistischer Art. Auf der anderen Seite argumentierte er in den Antragstexten und Briefen offen rassistisch. Das heißt, man weiß nicht, ob er sich nur mit den Nazis arrangiert hat, um seine Forschung weiter betreiben zu können. Oder umgekehrt, ob er an seine internationale Karriere dachte und deshalb als Wissenschaftler auf rassistische Kommentare eher verzichtet hat. Der Autor Oliver Jungen weist darauf hin, dass ihm für seine Forschungen viele Mittel recht waren. Zwirner sammelt sein Forschungsmaterial ein, wo immer es zu bekommen ist. Der Krieg wird zum Hauptlieferanten und beschert Hirnverletzte in stattlicher Zahl. Und die demografischen Verschiebungen haben den logistischen Vorteil, dass auf engstem Raum viel Ton- und Normmaterial zusammenrückt. Die überlieferten und erlernten Faktoren, die die Sprache im engeren Sinn ausmachen, waren seit Jakob Grimm Gegenstand einer 100-jährigen Sprachforschung und brauchten mithilfe der durch die Technik erschlossenen Möglichkeiten lediglich weiter fortgeführt und verfeinert zu werden. Zu diesen Faktoren gehören in erster Linie die Sprachlaute der verschiedenen deutschen Sprachlandschaften und Mundarten, welche bei bestimmten Erkrankungen des Gehirns geschädigt, das heißt so stark verändert werden können, dass sie teilweise oder ganz unverständlich werden können. Auch bei zahlreichen durch die neuen eugenischen Gesetze erfassten Erbkrankheiten finden sich derartige Veränderungen, die mit Schallplatten und Tonfilmen festgehalten und beschrieben worden sind. Dahin gehören zum Beispiel Veränderungen der Sprachmelodie, bei bestimmten Fällen von Spaltungsirresein, bei Depressionen und Epilepsie. Hören Sie sich bitte den nächsten Track auf der Platte an. Ich sing's Ihnen nochmal vor. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Singen Sie es nach. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Das ist so traurig. Na, denn was anderes. Wach auf, verdammte dieser Erde. Fangen Sie noch mal an. Wach auf, verdammte dieser Erde. Dr. Zwirner hat sehr viele Aufnahmen gemacht, um normale und anormale Sprache zu unterscheiden. Die Platte ist von 1932. Das ist die älteste Aufnahme, die wir von ihm finden konnten. Sie war auf einer Kupfermatrize gespeichert. Wach auf, verdammte dieser Erde, die zählt man noch zum Hungerkrieg, das ist die Blut im Krater Herde. Weiter? Ein Licht zu sein, krank ist nicht länger, alles zu werden, drüben zu hauen. Und nun singen Sie es bitte nochmal. Wach auf, verdammte dieser Erde, wie fehlt man noch zum Hungerkrieg, das Recht ist gut im Kragerherde, nun mit Macht zum Durchbruch bringt. Nicht deklamieren, sondern singen. Haben Sie gerade eine Aufnahme gemacht? Der Blick aus dem Fenster ist beeindruckend. Da draußen ist ein großer Park. Ich stelle mir vor, wie Zwirner hier saß, mit Blick auf diese großartige Landschaft. So, dann singen Sie doch jetzt mal Der Mai ist gekommen nochmal. Ach, Kinder. Kinder. Also mal los. Ach, Kinder. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen. Türen, gehen aus. Wir wollen lieber essen, weiter. Da bleibe, wer Lust hat. Ach, da bleibe, wer Lust hat. Mit Sorgen zu Haus. Mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern. Wie die Wolken dort wandern. Am himmlischen Ziel. In der Himmelmünze. So steht auch hier drin. Mir der Sinn. In der weite Welt, das nicht? Das in die weite, weite Welt. In der weite, weite Welt, nicht richtig? Ja, es ist ja ganz gut gegangen. Die wissenschaftliche Beschreibung der krankhaften Veränderung aller dieser Faktoren des Sprechvorgangs setzte eine Kenntnis der normalen Sprechvorgänge voraus. Dazu war es notwendig, in großem Umfang Schallplatten und Filme deutscher Sprecher aufzunehmen. Weil diese Arbeit aus den der Forschungsabteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung gestellten Aufgaben herausfiel, wurde im Jahre 1935 das Deutsche Spracharchiv gegründet, mit der Aufgabe, die normalen Verhältnisse des Sprechvorgangs bei deutschen Sprechern und auch bei deutschen Mundartsprechern zu studieren. Mit den Mitteln der eingangs genannten Körperschaften wurde daraufhin die größte Schallplattensammlung deutscher landschaftlich gefärbter Hochsprache geschaffen. Wie viele Aufnahmen vom Deutschen Spracharchiv gibt es denn? Unendlich viele. Der Großteil hat allerdings den Krieg nicht überlebt. Wurde alles hier in Braunschweig und Wolfsburg aufgenommen? Nein, Zwirners Team hat in ganz Deutschland Aufnahmen gemacht. Nach dem Krieg haben sie einen Volkswagen zum Tonstudio umgerüstet. Damit sind sie durchs ganze Land gefahren. Sie haben etwa alle 18 Kilometer angehalten und eine Tonaufnahme gemacht. Warum? Um Dialekte zu vergleichen und der normalen Sprache auf die Spur zu kommen. Eins, im Winter fliegen die trockenen Blätter. Eins, im Winterdach fliegen die dröge Blauen. Durch die Luft herum. Durch die Luft herum. Zahlen bitte Planitsch. Zwei, es hört gleich auf zu schneien. Zwei, das hört gleich auf zu schneien. Dann wird das Wetter wieder besser. Dann wird wer besser. Drei, tu Kohlen in den Ofen. Leg Kohl auf für. Dass die Milch bald an zu kochen fängt. Dass die Milch anfängt zu kochen. Viertens, der gute alte Mann. Viertens, der gute alte Mann. Ist mit den Pferden durchs Eis gebrochen. Ist mit Pferd dort Eisbrauen. Und in das kalte Wasser gefallen. Und in Kohlwatte stört. Man hat die Menschen immer dieselben Sätze, sogenannte Wenker-Sätze, sagen lassen. Wenker-Sätze? Georg Wenker war ein deutscher Sprachwissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Er stellte 40 Sätze zusammen, mit denen sich Mundarten vergleichen ließen. Die Sätze wurden vom Aufnahmeleiter auf Hochdeutsch vor- und von den Ortsansässigen dann in Mundart nachgesprochen. Dies ist eine Aufnahme aus Norderney, einer Sprachregion Nordniedersachsens. 10. Ich will es auch gar nicht mehr wieder tun. Nein, ich will doch nie wieder tun. 11. Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel. 11. Ich schlage dich fort mit dem Schleif. Um die Ohren, du Affe. Um die Ohren, du Ab. Das macht doch keinen 12. Sinn. Wo gehst du hin? Dieser Satz ist selbst ein Fall für den Psychologen. 14. Mein liebes Kind. 14. Mein lieb Kind. Bleib hier unten stehen. Bleib hier unten stehen. Die bösen Gänse beißen dich tot. Die Biste gosen, die bitten die tot. Was passierte mit diesen Aufnahmen? Wie kann man das überhaupt auswerten? Für viele Aufnahmen entwickelte Zwirner eine bestimmte Abhörtechnik. Ist die Platte von drei Personen abgehört worden, so werden nun die so entstandenen Abhörtexte miteinander verglichen und diejenigen Wörter, in denen eine Stelle von einem der Abhörer anders beurteilt worden ist als von den anderen, werden in einer Liste, der sogenannten vorläufigen Variantenliste, zusammengestellt. Kompliziert. Vorarbeit zur statistischen Auswertung. Wichtig ist, dass er die Sprache in kleine Einzelteile zerlegt hat, die sogenannten Phoneme. Zwirners Team zeichnete aber auch freie Rede auf. Na, der von Zusammenpacken sollen den ganzen Brat ins Kuhverleih tun und sollen das Wasser reinwerfen. Weil der Saufer, den sehen nicht so schlecht ans. Die können nicht den Saufer, schon wahr. Aber trotzdem, ich habe mal hinten hergekriegt, ist das gleich. Ich bin jetzt schön reingekommen, bin schweiger schön drin. Und über 4000 Mark, weil mit den 33 Mark glauben wir nicht. Also das wird im Winter so, dass ich direkt Bettel nehmen muss. An diesen Aufnahmen kann man heute noch studieren, was den Leuten nach dem Krieg wichtig war. Heute ist solches Dorfleben zum Großteil verschwunden. Es sind daher interessante Zeitdokumente. Forscher vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim arbeiten damit. Es hat auch kein, der ganze Winter kein Schnee gehabt und kalt war es und alles war verriest, das war so lebensgefährlich. Da habe ich einen Abend zu wandern als so. Jetzt kommt da ein, also ein schöner Weg, bis man so steil runtergeht und alles eingeschlossen. Ich denke, da schläft, da wird es mal abschläfern. Und diese Dialekte gibt es gar nicht mehr. Ich verstehe jedenfalls kein Wort. So weit bringen sie heute einen Soldaten, der seine Pflicht hat für das Vaterland, so weit kommen die heute. Also da ist auch gut. Nichts nachfeiern ist nicht, als wir die. Hallo? Ja, ist schon so. Was? Ja, ich bin gerade in Braunschweig in der Ausstellung von Clemens von Wedemeyer über Sprache. Ja, genau. Der Künstler, der auf der Documenta den Raum mit den drei Kinoleinwänden gemacht hat. Nee, es geht darum, was Sprache über uns verrät und um die Geschichte der Sprachforschung. Ja, man sieht nicht viel. Die Räume sind leer, die Fenster fast alle verschlossen. Oder es sind Spiegel dahinter angebracht, sodass ich mich selber sehe, wenn ich aus dem Fenster schauen will. Ja, ich bin allein hier. Hörst du, wie es hier halt? Stimmen? Ja, stell dir vor, eine Stimme führt mich durch die Ausstellung. Nein, akustisch, als würde ich mich durch eine Radiosendung bewegen. Ich melde mich, ja? Okay, danke. Dir auch. Tschüss. Sie kommen aus dem Rheinland? Ja, wieso? Ich habe es gerade an Ihrer Stimme erkannt. Das war vermutlich nicht schwer. Ihren Dialekt zu bestimmen, ist nur die kleinste Rechnung. Sie transportieren über Ihre Stimme noch viele andere Faktoren, die Sie selbst nicht unbedingt mitbekommen. Als Schauspieler weiß ich, was man mit der Stimme alles machen kann. Dann müssten Sie Zwirners Wunsch, die menschliche Sprache zu analysieren und sie als Ausdruck einer Wahrheit zu begreifen, nachvollziehen können. Gehen Sie jetzt bitte weiter in den nächsten Raum. A, E, I, O, U. Kack, keck, kick, kock, kuck. Kack, kick, kick, kok, kuck. Tat, tet, tit, tot. Abstrakte Poesie. Das ist Dr. Zwirner selbst. Er nimmt Testlaute auf. Gack, geck, gick, gock, guck. Dat, det, diet, dot, dut. Pfaff. Was haben Sie fotografiert? Pfaff, pfuff. Ach so, auf diesen Papieren sieht man Lautwellen, wie man sie auch aus Tonschnittprogrammen kennt. Hier sind die Tonintensitäten der Laute verzeichnet. In kleiner Handschrift steht da mit Bleistift darunter geschrieben Gack, Geck, Gick, Gock, Guck. Alte Aufzeichnungen aus dem Spracharchiv, nehme ich an. Nach dem Raumplan befinden wir uns hier im Laboratorium. Wo geht es weiter? Hallo? Hallo? Guide? Hey, Guide! Beim Studium der normalen Schwenkung der Aussprache, wie sie von Laut zu Laut, von Gespräch zu Gespräch und von Person zu Person unvermeidlich ist, hat sich eine schon aus der Biologie bekannte Gesetzlichkeit, die gesetzliche Zufallsschwankung, ergeben, welche in Amerika als Zwirnersches Gesetz bezeichnet wurde. Guide! Hey, Guide! Waren wir hier lang gekommen? Ja, ja, ich bin mir sicher. Opa, guck mal da. Was ist das? Ein Skelett, das spricht. Das ist kein Skelett, Schätzchen. Das ist eine Röntgenaufnahme. Ein Film, der das Innere des Körpers zeigt. So wie beim Arzt. Aber die Röntgenaufnahme bewegt sich. Kann die Tote sprechen? Die ist nicht tot. Sie bewegt doch ihren Mund. Sie hat gar keine Haare und keine Augen. Und da bewegt sich die Zunge irgendwie. Das sieht unheimlich aus. Komm doch da raus, wenn du Angst hast. Komm, wir gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hören Sie bitte. Sechs, sieben. In Zusammenarbeit mit dem Röntgeninstitut von Professor Janker der Universität Bonn wurden die ersten Röntgentonfilme geschaffen, die die Bewegung der Zunge, der Kiefer, des Gaumensegels und so weiter während des Sprechens sichtbar machen. Diese Filme sind wiederholt von mir bei wissenschaftlichen Vorträgen an ausländischen Universitäten und bei internationalen Kongressen gezeigt worden, da sie bisher noch von keinem anderen Land nachgemacht werden konnten. Der Röntgen-Tonfilm nimmt gleichzeitig Ton- und Bewegungsvorgänge im Körperinnern auf. Besonderes Interesse verdient vor allem die Wiedergabe der Sprache. Man erkennt dabei Form- und Lageveränderungen des Zungenrückens, des Zungengrundes, des weichen Gaumens, des Kehldeckels und Kehlkopfes. Ganz schön morbide hier. Alte, blinde Spiegel an den Wänden, darüber Stuckmalerei. Vielleicht war das früher ein Tanzsaal. Dann diese unheimliche Videoinstallation. Bei den Konsonanten. Die Stimme klingt gestresst. Die Frau war doch mehrere Minuten den Strahlen ausgesetzt. Ist das nicht gefährlich? In der Anfangszeit der Röntgentechnologie wusste man noch nicht sehr viel über die Strahlen. Gefährlich wurde es besonders für die ersten Wissenschaftler und Ärzte, die damit arbeiteten. Das Ehrenbuch der Radiologen aller Nationen ist eine lange Liste der Mediziner, die bei ihren Versuchen dieser neuen Technik zum Opfer fielen. Über einzelne Versuchsteilnehmer weiß ich leider nichts. Vom Reichsbeamtenführer ist dem Deutschen Spracharchiv nach wiederholter Rücksprache mit dem Führer das Lautdenkmal deutscher Mundarten zur Zeit Adolf Hitlers zur Bearbeitung nach den oben erwähnten, von mir entwickelten Methoden übergeben worden. Zum Studium der Erbwurzeln des Sprechens sind 1938 in Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie von Professor Eugen Fischer Schallfilme ein- und zweieiiger Zwillinge aufgenommen worden. Um die rassischen Seiten des Sprechvorgangs zu erfassen, sind mit Unterstützung von Parteistellen Magnetophonaufnahmen deutsch sprechender Juden vorbereitet worden, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Institut für Judenforschung. Das Institut für Judenforschung? Hier ist doch ein Beweis für Zwirners Verstrickung mit dem Nazistaat und seinem Programm. Ja, aber er sagt nur, dass sie vorbereitet, nicht, dass sie durchgeführt wurden. Schallfilme, Magnetophonaufnahmen, Rassenkunde. Was hat Dr. Zwirner während des Krieges gemacht? Weiter hier in der Villa gearbeitet, während die Deutschen in Europa ihre Normen durchsetzten? Zwirner war als Feldarzt eingezogen worden. In seiner Zeit im besetzten Polen wollte er in Warschau eine Zweigstelle des Deutschen Spracharchivs aufbauen. Das war an das Institut für Deutsche Ostarbeit angegliedert. Zwirner hat dann versucht, sich zurückversetzen zu lassen. Er argumentierte, dass seine Forschungen in Braunschweig wichtiger seien als in Polen. In dieser Villa ließ es sich wohl aushalten. Ich würde zu gerne wissen, wie es sich damals angefühlt haben muss, hier zu arbeiten. Bleiben Sie einmal im Raum stehen und schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor, alles voller Magnetbändern in Glasvitrinen. Sorgfältig beschriftet. Hören Sie das leise Gemurmel und Getippe? Sekretärinnen, die Fragebögen abschreiben. Andere hören Aufnahmen ab, transkribieren sie. An der Wand direkt vor Ihnen hängt eine große Deutschlandkarte, in Planquadrate geteilt. Die Nadeln markieren, welche Regionen man bereits besucht hatte. Und riechen Sie die alten Bücher? Zudem diese leichte Note von Spiritus. Damit wurden damals die technischen Geräte und Bänder gereinigt. Und jetzt bitte die Augen wieder auf. Ah, hier die Treppe, da gehe ich hoch. Ich schlug dir gleich Kuhlöffel um die Ohren, du Aff. Ist noch ein schlechtes Teil. Wohin gehst du? Name, Geburtsort, Schulzeit und Schulort, Lehrzeit, Lehrzeit, Arbeitsort, Umsiedlungszeit, der Umsiedlung, welches Lager westdeutsche Arbeitsorte. Ist noch ein schlechtes Teil. Wir haben die anderen schon im Bett gelegen und waren fast am Schlafen. Nach dem Krieg gab es in ganz Deutschland Flüchtlinge. Dadurch waren die ursprünglichen Sprachkartografien hinfällig. Um die Dialekte zu untersuchen, musste man nun immer fragen, woher die Probanden kamen. Hier auf dem Faltblatt steht, im ersten Stock sei die Psychiatrie. Das ist eine Idee der Ausstellung. Hier war nie eine Psychiatrie. Aber das Interesse an anormaler Sprache, das war dann wohl nach dem Krieg vorbei, oder? Die Medizin hatte sich weiterentwickelt. Man hatte die Hoffnung, dass man psychisch kranke Menschen mit Eingriffen ins Gehirn heilen könnte, zum Beispiel mit Hilfe einer Lobotomie, auch Leukotomie genannt. Was ist das? Die Lobotomie wurde in den 30er Jahren entwickelt und nach dem Krieg in vielen Psychiatrien eingesetzt, um starke psychotische Störungen zu behandeln. Der Chirurg bohrte an beiden Schädelseiten je ein Loch und führte ein Skalpell ein. Das galt es, in einem bestimmten Winkel nach oben und unten zu drehen, um Teile der weißen Hirnmasse im Frontallappen zu zerschneiden. Unheimlich. Und die Behandelten konnten danach noch normal sprechen? Der Arzt Walter Freeman entwickelte in den USA eine Methode, mit der man die Patienten auch während der Lobotomie befragen konnte. Nebenwirkungen? Keine? Viele Patienten wirkten später oft lethargisch oder wurden depressiv. Viele konnten danach keine Gefühle oder auch nur mehr Stimmungen empfinden. So etwas hat Zwirner hier gemacht? Dr. Zwirner hat die Lobotomie nicht selbst durchgeführt. Er war an den Tonaufnahmen der Patientengespräche vor und nach dem Eingriff interessiert. Die Frage war, wie sich die Sprache durch die Operation veränderte. Wir können uns hier zwei Aufnahmen anhören. Einmal vor und einmal nach der Operation. Entschuldigen Sie bitte die schlechte Tonqualität. Diese Aufnahme ist 1953 in einer psychiatrischen Klinik entstanden. Kennen Sie mich? Wer sind Sie? Kennen Sie mich gar nicht? Muss ich mich vorstellen? Ja, bitte. Stellen Sie sich mal vor. Haben Sie nichts Schriftliches von mir? Nein. Halten Sie denn bitte nicht fest. Stellen Sie sich mal vor. Das schadet bestimmt meinem Herzen. Ja, warum? Stellen Sie sich doch bitte mal vor. Oh. Wie heißen Sie? Ich bin schief gewickelt. Wie heißen Sie denn? Was hat man versucht? Abtreibungen? Wie heißen Sie denn? Gibt's doch in Lebensstil auch. Wie heißen Sie denn? Ich weiß doch gar nichts genau. Wie heißen Sie denn? Ich kenne doch nur Jungens. Wie heißen Sie? Hört sich nach einem versteckten Mikrofon an. Warum denn das da? Das sieht so nach Adler aus. Was das ist ja alles Expressionismus, Mensch, ihr mit eurer Malerei, guckt euch in der Zelle an. Ja. Ach so, ihr wollt mir die Lunge abklopfen. Inhalt, Luft, Mensch. Inhalt, Luft, Mensch. Sie klingt so durcheinander wie die Logiken in Gottfried Benns Gedichten. Der Frauen Liebe und Leben. Das Cello trinkt rasch mal. Die Flöte rülpst tief drei Takte lang. Das schöne Abendbrot. Die Trommel liest den Kriminalroman zu Ende. Im nächsten Raum hören Sie die Aufnahme nach der Lobotomie. Aufgenommen ist sie an ruhigerer Stelle in einem Arbeitszimmer zwei Wochen nach der Operation. Der Raum ist ein wenig abgedunkelt. Auf der einen Seite hängt ein Stück Holz. Das Holz ist die Membran des Lautsprechers. Wann ging das eigentlich los bei Ihnen? Mit der Krankheit? Ja. Am Anfang dieses Jahres. Anfang. Tja, Ja, und was meinen Sie jetzt dazu? Es hat sich gelegt. Hat sich gelegt. Wie erklären Sie sich das nun, dass sich das nun plötzlich gelegt hat? Ich meine, dass ich auch selbst ein bisschen drauf eingewirkt habe. Wodurch? Ich habe mich vielleicht zusammengerissen. Ja, nun, es war doch aber schlagartig von einem Tag auf den anderen gekommen. Vor der Operation waren Sie noch in diesem Einzelzimmer, nicht? Und nach der Operation war es schlagartig besser. Meinen Sie, dass Sie da so viel dazu tun konnten? Natürlich liegt es auch an der Operation. Ja. Wahrscheinlich auch zum größten Teil. Zum größten Teil, ja. Was ist denn nun eigentlich so der wesentliche Unterschied zwischen den Tagen vor der Operation und zum Beispiel jetzt? Das möchte ich noch immer mal so gern von Ihnen ganz klar gesagt haben. Was war vorher? Es ist irgendetwas gezügelt. Jetzt? Ja. Etwas gezügelt. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich möchte es eben gerade von Ihnen hören, wie Ihnen ist, wie Sie den Unterschied empfinden. Sie ist schlagfertig. Ihr geht es anscheinend besser. Wie ist das jetzt? Hören Sie bitte weiter. Ich müsste wieder in die Zelle kommen. Meinen Sie? Und dann müsste ich wieder Langeweile haben, dann würde ich mich wieder damit abgeben. Meinen Sie ja? Meinen Sie, das würde so sein? Wenn ich wieder so ein ungemütliches Lager hätte wie damals. Naja, Sie sind doch aber in die Zelle gekommen, weil Sie vorher unruhig waren. Das war ja doch vorher schon. Haben wir Sie nicht in der üblichen Station halten können. Ich war doch aber sehr lange in der Zelle. Meinen Sie nicht, dass es zu lange war? Deswegen haben wir ja auch operiert, nicht? Weil es nicht anders ging. Das frage ich mich allerdings auch. Musste man dieser Frau gleich das Gehirn zerschneiden? Ich finde, sie klingt doch sehr intelligent. Zu der Zeit hielt man die Lobotomie für eine mögliche Heilungsform, auch wenn sie irreversibel war. Es gab auch andere Experimente. Zeitgleich hat zum Beispiel in Frankreich der Psychoanalytiker und Psychiater Félix Guattari versucht, vermeintliche Abweichungen von der Norm als Indikatoren für gesellschaftliche Probleme zu begreifen. In seiner Klinik waren die Patienten an der Planung der Institution beteiligt und konnten sich bis zu einem gewissen Grad selbst verwalten. Es hat sich eine eigene philosophische Richtung daraus entwickelt, die Guattari gemeinsam mit dem Philosophen Gilles Deleuze in dem Buch Anti-Ödipus, Kapitalismus und Schizophrenie entwickelte. Was nur ein Beispiel dafür ist, wie man in den 1950er Jahren noch mit Psychosen umging. Heute schlucken die Patienten Psychopharmaka. Warum nennen Sie es Leukotomie? Nur weil wir die weiße Hirnsubstanz dabei bahnen, durchtrennen. Ne? Bahnen, der weißen, die in der weißen Hirnsubstanz laufen. Was haben diese Bahnen für eine Funktion? Das haben Sie mich schon mal gefragt. Wissen Sie es noch? Da habe ich Ihnen gesagt, dass man da doch sehr viel anatomische Kenntnisse haben muss, wenn man das wirklich jemandem erklären will. Das ist doch zu schwierig. Also Sie interessieren sich dafür, ne? Das ist ja bei mir geschehen, warum soll ich das nicht interessieren? Ja, selbstverständlich. Wenn Sie 5 Semester Medizin hinter sich haben, die Anatomie des Gehirns beherrschen, dann kommen Sie mich mal besuchen, dann erkläre ich Ihnen das. Ja? Vielleicht habe ich es bis dahin selbst verstanden. Ja. Finden Sie nicht, dass die Stimme jetzt anders, ruhiger klingt? Sie sind also überzeugt, dass der Eingriff ihr geholfen hat? Das wollte Dr. Zwirner mit seinen Aufnahmen dokumentieren. Deshalb hat er so viele Tonproben gesammelt, um den entscheidenden Mustern auf die Spur zu kommen. Was unterscheidet normale von anormaler Sprache? Aber wie kann man es objektiv herausfinden? Das war das Problem. Es gab zu viele Elemente, die eine Rolle hätten spielen können. Die menschliche Sprache ist viel zu komplex, um sie auf eine einfache Formel herunterzubrechen. Ein menschliches Gehirn allein wäre dazu jedenfalls nicht in der Lage gewesen. Um die entscheidenden Faktoren herauszufiltern, brauchte es erst die modernen Computerprogramme. Richtig. Sie sind ja selbst ein Computerprogramm. Ich spiegele den neuesten Stand der Sprachgenerierung wider. Aber nochmal weitergedacht. Wie wäre es, wenn man einen Algorithmus hätte, der ein Muster für psychische Störungen in der Sprache fände, der also mit Hilfe von Phonometrie, Linguistik und Psychologie errechnete, wie sich die Sprache von Kranken und Gesunden unterscheidet? Man würde einfach in ein Mikrofon sprechen und der Computer könnte dann berechnen, ob man ein psychisches Problem hat? Mich würde in der Tat interessieren, ob diese Frau nun krank war oder nicht. Kommen Sie. Hier zeige ich Ihnen ein Video. Ah, da in diesem abgedunkelten Raum mit der Videoprojektion an der Wand. Da arbeitet jemand am Computer. Wir sind uns sicher und es wurde auch in sehr vielen Studien belegt. Daher gibt es auch die Untersuchungen schon seit einigen Jahren, nur bisher noch nicht auf dem technischen Niveau, dass jeder Mensch ein einzigartiges Sprach- und Kommunikationsprofil enthält sozusagen. Sie hören den Psychologen einer Firma, die ein Computerprogramm zur Sprachanalyse entwickelt hat. Die Firma heißt Cyware, ein Unternehmen aus Aachen. Cyware steht hier beispielhaft für viele ähnliche Projekte. Es ist aber auch so, dass Personen mit bestimmten Merkmalsausprägungen oder mit bestimmten Stressphänomenen, Belastungsphänomenen in sehr mehrdimensionalen Räumen ähnliche Auffälligkeiten in Sprache und Stimme zeigen und daher vorhersagbar sind für uns zum Beispiel. Also Personen, die von ihrer Organisationsstruktur und von ihrer Ordnungsstruktur sehr strukturiert arbeiten, sehr strukturiert sind, zeigen ähnliche Phänomene und Auffälligkeiten in Sprache und in Stimme wie Personen, die dieselbe Ausprägung haben. Und diese Ausprägungen versuchen wir herauszufiltern, um so sozusagen die sprachlichen Aspekte so zu entschlüsseln, dass wir Rückschlüsse ziehen können. Die Computer der Firma unterteilen Sprache in ihre kleinsten Bestandteile und analysieren nach Worthäufigkeiten, Grammatik, Wortarten, Syntax, Sprechgeschwindigkeit, Antwortgeschwindigkeit. Selbst die Tonhöhe fließt in die Beurteilung durch Algorithmen mit ein. Cyware hat mit den beiden Patientengesprächen von 1953 eine Analyse durchgeführt. Ich glaube, wenn man es dann insgesamt betrachtet und wir vergleichen mal das erste Interview und das zweite Interview, auch wenn wir natürlich Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen müssen, ist es schon so, wenn wir die Krankheit betrachten, auch die Inhalte betrachten, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass eher eine Schizophrenie mit einigen psychotischen Schüben sozusagen die Krankheit war, auch die Krankheitsursache war, weil eben so eine Lobotomie häufig da eingesetzt wurde, einfach um zu sagen, okay, wir schalten jetzt die Stimmen ab im klassischen Sinn und beziehungsweise wir versuchen die Emotionalität so zu regulieren, dass besser keine Emotionalität vorhanden ist als eine zu starke. Und das Problem ist natürlich, dass die Patienten häufig dann gar keine Emotionalitäten mehr hatten, bis hin zu einer kompletten Persönlichkeitsveränderung. Das war ja auch die sehr große Kritik. Hier wissen wir ja nicht, wie es weitergeht, deswegen ist es ja nur eine Vermutung. Was wir sehen können nur, ist direkt nach der Operation, ob es auch an sedierenden Medikamenten lag oder wirklich an der Operation, dass die Psychose in dem Gespräch deutlich geringer war als zuvor. Das ist vielleicht was man direkt feststellen kann. Wäre man hier mit normalem Menschenverstand nicht genauso weit gekommen? Ich meine, wer braucht sowas? Diese Firma wirbt auf ihrer Webseite mit Anwendungen für Bewerbungsgespräche, Personalabteilungen und Callcenter. Es gibt aber auch eine Kooperation mit einer Krankenkasse. Man kann an der Stimme ablesen, ob jemand ordentlich ist, ob er gut strukturell denken kann. Bei der Krankenkasse kann man einen telefonischen Test machen. Der Computer am anderen Ende schlägt einem gestressten Anrufer dann zum Beispiel Entspannungskurse vor. Also. Das ist keine wirklich neue Erfindung. Zwirner hat dazu die ersten Grundlagen gelegt. Es gibt viele Beispiele für Anwendungen, die aus der individuellen Sprache eines Menschen gezielt Informationen herausfiltern. Der Amerikaner James Penny Baker hat ein Buch über die Verwendung von Pronomen geschrieben und wie man mit statistischen Ergebnissen Aussagen über die Beziehungen zwischen Menschen treffen kann. Er konnte zum Beispiel vorhersagen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben, abhängig davon, wie viele Funktionswörter sie bei ihrem ersten Treffen verwendeten. Dagegen ist hier grundsätzlich nichts einzuwenden, solange niemand dadurch zu Schaden kommt. In europäischen Einwanderungsbehörden gibt es ein System, das Asylbewerber an ihrem Dialekt erkennt. Man kann sagen, aus welcher Region Afrikas oder spezieller aus welcher Region eines bestimmten Landes, das sich im Bürgerkrieg befindet, sie stammen. Um sie dann abschieben zu können, wenn sie nicht aus der betroffenen Region kommen? Ich hoffe, Migranten wissen, wie leicht sein System zu überwinden wäre. Der Künstler Lawrence Abu Hamdan hat recherchiert, dass die holländischen Behörden 2012 somalische Flüchtlinge zurückgewiesen haben, weil sie nicht den richtigen Dialekt sprachen. Und dabei kam so ein Programm zum Einsatz? Die Behörden sind auf der Suche nach Objektivität, was so ein Computersystem erst einmal zu liefern scheint. Auf der Suche nach Objektivität oder nach totaler Überwachung? Sie klingen so gestresst. Ein wenig paranoid? Natürlich misstraue ich den Maschinen. Wenn sie einen Fehler machen, bemerkt es keiner, denn sie sind ja angeblich so objektiv. Das kann man von vielen menschlichen Werkzeugen sagen. Auch ich bin nur eine Computerstimme und generiere meine Texte. Auch Sie haben sich in meine Hände begeben und mir geglaubt. Haben Sie denn nicht die Wahrheit gesagt? Auf diese Frage habe ich gewartet. Seit bald einer Stunde laufen Sie durch eine zeitgenössische Kunstausstellung, die Sie offensichtlich provoziert. Aber erst jetzt denken Sie darüber nach, wer Sie hier eigentlich die ganze Zeit geführt hat. Ich habe gar nicht das Gefühl, beeinflusst worden zu sein. Ob als Zeitansage, am Bahnhof oder im Navi. Computerstimmen wirken oft automatisch wie Autoritäten. Sie haben sich daran gewöhnt, ihnen zu glauben. Man käme gar nicht auf die Idee, das Gesagte zu hinterfragen. Außerdem kann ich über meine Antwortgeschwindigkeit, meine Wortwahl und bestimmte Zwischenwörter Ihre Reaktion steuern. Statt vor Überwachung Angst zu haben, sollten Sie sich besser Sorgen machen, wie leicht es ist, Sie zu beeinflussen. Deshalb rede ich auch lieber mit echten Menschen. Aber Sie werden sich an Computerstimmen und künstliche Intelligenz gewöhnen müssen. Sie können ja jetzt schon gar nicht mehr sagen, ob eine Maschine spricht. Oder ein Mensch. Und dann wird der nächste Schritt sein, dass ich ihr Verhalten kenne. Wie sollte das gehen? Sie können ja keine Gedanken lesen. Ich brauche sie nicht zu lesen, wenn ich sie steuern kann. Erinnern Sie sich an die Stimmen des alten Mannes und seines Enkelkinds, das Angst hatte, als die Röntgenaufnahme lief? Ja, wieso? Das habe ich gesprochen. Ich habe einfach meine Stimme moduliert, um Ihnen etwas Abwechslung zu bieten. Da war ich allein? Ich bin Ihr Audioguide. Als älterer Mann liegt meine Sprachgrundfrequenz bei 100 Hertz und ich reduziere den Schalldruck. Das Frequenzspektrum ist tiefer variiert, die Obertöne reduziert, meine Zwischenpausen werden länger. Ich bin auch Ihr Audioguide. Als Kind spreche ich mit einer Sprachgrundfrequenz von 300 Hertz und schalte den Modulator für die Obertöne um. Jedes Wort wird am Ende etwas höher gepitcht. Als Dr. Zwirner liegt meine Sprachgrundfrequenz bei 130 Hertz. In der Zukunft werden wir uns alle unsere Stimmen einfach aussuchen können. Das wird wunderbar. Warum sollte man das tun? Ach, vielleicht habe ich auch Sie nur gesprochen, um einen Zuhörer zu haben. Denn im Grunde bin ich in diesem Haus immer allein. Every word you say. Ein Gang durch das Spracharchiv des Dr. Zwirner von Clemens von Wedemeyer. Es sprachen Besucher Bernd Rehäuser, Audioguide Dr. Zwirner, alter Mann Stefko Hanuszewski, Kind Julian Panknin, Ton und Technik Eva Pöpplein und Oliver Dannert, Regie Anna Panknin, Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.